Oberst Knappfinger gibt das Oberkommando der Wehrmacht bekannt. Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen. Die Geschwader der deutschen Luftwaffe stürzten sich noch in der Dämmerung des Morgens auf den sowjetrussischen Feind. Trotz seiner starken zahlenmäßigen Überlegenheit hat sie bereits am 22.06. die Luftherrschaft im Osten erkämpft und die sowjetrussische Luftwaffe vernichtend geschlagen. Говорит Москва. Сводка главного командования Красной Армии за 22 июня 1941 года. С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря. И в течение первой половины дня сдерживали с ими. Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 brachte den kommunistischen Emigranten in Moskau endlich wieder Klarheit. Seit dem Abschluss des deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts im August 1939 hatten sie in einem seltsamen Zwischenstadium gelebt. Hitler war plötzlich nicht mehr der politische Feind Nummer eins gewesen, sondern der amerikanische und britische Imperialismus, der die nationale und soziale Revolution in Deutschland bedrohte. Mit dem Angriff der deutschen Truppen war die vertraute Konfrontation wiederhergestellt. Nationalsozialismus gegen Kommunismus und umgekehrt. Damit war auch festgelegt, gegen wen sich die verstärkte Propaganda künftig richten werde. Mit dem Rundfunk stand ein Instrument zur Verfügung, das es im Ersten Weltkrieg noch nicht gegeben hatte und das mühelos Grenzen überspringen konnte. Früher als von vielen anderen Politikern war von Josef Goebbels erkannt worden, welche Möglichkeiten in dem jungen Medium steckten. Mit einer Fülle von Maßnahmen, vom Volksempfänger bis zum Gemeinschaftsempfang, wollte er erreichen, dass jeder Deutsche Zugang zum Radioempfang hatte. Weitgehend ist ihm dies auch gelungen. Goebbels nutzte diese propagandistischen Möglichkeiten vor allem nach der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs. Auch die sowjetische Regierung hatte schon früh das Radio als Möglichkeit entdeckt, um außerhalb der eigenen Grenzen den endgültigen Sieg des Sozialismus zu verkünden und über die Sowjetunion zu informieren. Seit 1929 sendete Radio Moskau in deutscher Sprache, seit 1933 auch mit deutschen Emigranten als Sprecher, Autoren und Redakteure. Sie wurden sowohl vom sowjetischen Geheimdienst GPU als auch von den Kaderabteilungen der verschiedenen nationalen kommunistischen Exilparteien und weiteren sowjetischen Stellen überwacht. Die Redaktion und die Studios befanden sich in Moskau, waren aber vorübergehend vom November 1941 bis zum März 1942 nach Kuibyschew evakuiert worden. Die Sendezeit des deutschsprachigen Programms steigerte sich während des Kriegs kontinuierlich auf mehr als 76 Stunden wöchentlich im November 1944. Das Programmangebot war gleichmäßig über den Tag verteilt, mit eindeutigem Schwergewicht auf Nachrichten und politischen Kommentaren. Insgesamt wurde ein breites Angebot mit zahlreichen Sendungen für bestimmte Zielgruppen zusammengestellt. Teilweise gab es bis zu 17 unterschiedliche Sendungen pro Tag, in denen fast alle namhaften kommunistischen Emigranten aus Deutschland zu Wort kamen.